Deutschlandfunk zur Diskussion. Heute Risiko PC. Ist Sicherheit am Computer machbar? Die Diskussionsleitung hat Manfred Kläuber. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielleicht waren auch Sie schon einmal Opfer eines Schädlingbefalls der besonderen Art. Denn gerade in der letzten Zeit wandern durch das Internet verstärkt Viren und Würmer, die mit einem Schlag gleich Millionen Computer weltweit befallen und die Menschen, die daran arbeiten müssen, zunehmend ratlos und verzweifelt machen. Die elektronische Verseuchung hat Dimensionen angenommen, die der Wirtschaft, aber auch bei jedem Einzelnen Schäden verursachen, die man nicht mehr nur als Belanglosigkeit abtun kann. Gleichzeitig brodelt die Gerüchteküche. Von Script-Kiddies ist da die Rede, die im jugendlichen Eifer Viren aus dem Baukasten in die Welt setzen, von rivalisierenden Hackergruppen und sogar von der Russenmafia, die angeblich schon Schutzgeldforderungen im Internet aufstellt. Ist Sicherheit am PC machbar? Und wenn ja, wie? Darüber diskutieren heute im Deutschlandfunk-Messestudio von der CeBIT in Hannover Dr. Udo Helmbrecht. Er ist Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn. Walter Seemeyer, er ist National Technology Officer bei Microsoft Deutschland. Mit Jörg Taus reden wir. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages und in der SPD-Fraktion der Experte für neue Medien. Und Ole Wegener. Er ist in der Geschäftsleitung des Online-Providers freenet.de AG zuständig für Sicherheitsaspekte. Herr Dr. Helmbrecht, wie schätzt denn das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik das Bedrohungspotenzial durch Computerschädlinge und Saboteure überhaupt ein? Das Bedrohungspotenzial ist sicherlich da, aber wir können es beherrschen. Man kann das nicht im Einzelnen ausdrücken, weil natürlich der Viren- oder Würmerbefall unterschiedlich auftritt. Wir kennen, wenn die Virenwarnungen herauskommen, welche Gefahren da sind, dann gibt es sicherlich eine signifikante Zunahme. In Zahlen ist das nicht ausdrückbar derzeit. Aber wenn man mal alleine auf Ihre Webseite nachsieht, auf www.bsi.de, dann stellt man fest, dass da vermehrt Virenwarnungen auftauchen, dass auch in eigenen Anschauungen in meinem Mail-Postfach da mittlerweile so viele Schädlinge unterwegs sind, so viele, wie es eigentlich noch nie waren. Es ist sicherlich eine Zunahme in der letzten Zeit zu verzeichnen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass das Betriebssystem Windows von Microsoft so weit verbreitet ist, dass zum Beispiel die von Ihnen erwähnten Script-Kiddies zum Teil aus Langeweile nichts anderes zu tun haben, als solche Schadprogramme zu schreiben. Es nimmt zu, das ist richtig. Und die Schäden, die dort angerichtet werden, sind die nur darin zu sehen, dass dann die Systemoperatoren die Computer wieder sauber machen müssen, vom Befall befreien, oder gibt es auch weitergehende Schäden? Also das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, was angegriffen wird. Das können sogenannte offene Ports sein, durch die man auf den Rechner kommt. Es sind per E-Mails Würmer, die verteilt werden. Es sind Schadprogramme, die auf diesem Weg sind. Da kommen wir sicherlich dazu, wie man sich selbst davor schützen kann. Natürlich liegt der Aufwand dann darin, durch Virenschutzprogramme erstmal das gar nicht dazu kommen zu lassen oder das zu bereinigen mit diesen Mitteln. Das ist sicherlich Aufwand, den der Privatnutzer hat. In Firmennetzen ist es sicherlich so, dass im Normalfall durch Firewalls, durch die entsprechenden Updates der Virenschutzprogramme dort in den meisten Fällen sichergestellt ist, dass das abgefangen wird. Ansonsten haben Sie recht, haben die Administratoren die Arbeit. Sie haben ja eben schon angesprochen, dass im Zusammenhang mit Viren und Würmern einfach oft der Name Microsoft fällt. Wir haben einen Vertreter von Microsoft hier. Das scheint ja ein bisschen auch ein Problem für Sie zu sein, dass Viren und Würmer quasi mittlerweile synonym für Ihren Namen sind. Wie schätzen Sie die Situation ein? Ist das ungerecht? Also zunächst mal ist das für uns eine sehr ernste Situation, also eine Situation, die wir sehr ernst nehmen. Das Thema Sicherheit hat für uns eine hohe Priorität. Was wir tun, ist systematisch zu versuchen, Fehler vorab oder Probleme, Löcher in der Software vorab zu identifizieren und dann entsprechende Patches, also sind kleine Stückchen Software, die diese Löcher stopfen, bereitzustellen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass Computeranwender diese Patches auch auf den Systemen einspielen, um die Systeme sicherer zu machen. Aber Flicken anzubieten, wenn sozusagen das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist die eine Sache. Aber viele Leute sagen, Microsoft, macht doch mal endlich vernünftige Software, damit das gar nicht erst passiert. Das tun wir natürlich. Das ist ein Projekt, dem wir uns ganz verschrieben haben. Wir machen die Software sicher. Wir bringen neue Versionen mit sicherer Software raus, wo bestimmte Voreinstellungen von vornherein so sind, dass die Software sehr wenig Angriffsfläche bietet. In der Zwischenzeit mit den Systemen, die da sind, ist es eben, wie schon angesprochen, sehr wichtig, diese Systeme auf dem neuesten Stand zu halten. Dennoch sagen viele Leute, Herr Taus, und ich weiß jetzt nicht, ob Sie dazugehören, aber vielleicht sympathisieren Sie damit, es gibt ja eigentlich Alternativen, sogenannte offene Software, damit würde das alles gar nicht passieren. Naja, also hundertprozentige Sicherheit wird es natürlich nie geben. Die gibt es auch nicht mit offener Software. Tatsache ist natürlich, dass Microsoft als marktbeherrschendes Unternehmen, insbesondere auf dem Bereich Windows und welcher Computer läuft da drauf nicht, wenn man nicht gerade Freak ist in anderen Bereichen, auch, also das ist klar, das erhöht das Risiko. Deswegen ist Microsoft ein Angriffsziel. Nehmen wir mal an, Linux wäre das weit verbreitete System, könnte man sich auch vorstellen, dass hier die Angriffe erfolgen. Aber was ein Problem zweifellos ist, und hoffe ich schon, dass sich die Geschäftspolitik auch von Microsoft ändert, dass wir über die Frage offener Quellcodes nachdenken, dass Microsoft hier auch einen anderen Weg beschreitet. Das wäre denkbar und ich glaube, dann haben wir auch das Problem leichter im Griff. Aber klar ist natürlich, solange 90% aller Systeme mit einem System laufen, wird dies natürlich immer die Herausforderung sein. Die Kiddies sind angesprochen worden und die hat man im Griff. Aber es gibt natürlich auch ernstere Gruppen. Dieses ist klar und soll allerdings auch nicht davon ablenken, dass er einzelne Verantwortung hat, die er wahrnehmen muss. Die Idee mit der offenen Software, das bedeutet ja, wenn man ein Betriebssystem, also die Grundausstattung eines Computers, so offen macht, dass jeder nachgucken kann, was passiert dann eigentlich, dann kann man auch besser Sicherheitslücken herausfinden. Ist das wirklich so, dass man mit dieser Offenheit einen aktiven Sicherheitsposten hat? Also unseres Erachtens ja. Wie gesagt, auch dann wird es keine hundertprozentige Sicherheit geben, dieses ist klar. Aber wenn der Reiz darin besteht, nachzuschauen, nun, wo sind denn nun eigentlich die Lücken und wie komme ich rein und hier der frohe Wettbewerb auch entsprechend stattfindet, ist es klar, nicht? Ist es eine Herausforderung und ein Risiko zusätzlicher Art. Herr Wegener, Sie als Online-Provider, Sie bieten zum Beispiel einen Internetzugang an. Die Menschen surfen über Ihre Dienstleistung. Können Sie eigentlich nicht dafür sorgen, dass dieses ganze Zeug, Viren, Würmer, gar nicht erst zu mir durchkommt? Ja, ganz so einfach ist es ja leider nicht. Also wir nehmen dieses Thema auch sehr, sehr ernst. Unsere Aufgabe besteht in erster Linie darin, in dem Moment, wo wir es erkennen, Viren zu vermeiden. Beziehungsweise wir können sie ja nicht vermeiden, sondern wir informieren Anwender beispielsweise bei dem Thema Viren über E-Mail, dass bei einem E-Mail-Eingang beispielsweise ein E-Mail-Viren verseucht ist. Wir sind nicht die Erzeuger der Viren. Das heißt also, wir können keinen Schlussstrich irgendwo davor ziehen, sondern wir können nur dafür sorgen, sie sehr frühzeitig zu erkennen und den Nutzer darüber zu informieren. Und auch da nehmen wir zunehmend große Anstrengungen vor, um halt das Sicherheitsrisiko für die Nutzer dort weitgehend zu reduzieren. Herr Taus hat gerade davon gesprochen, dass es die Script-Kiddies gibt auf der einen Seite, also junge Menschen, die es als mehr oder weniger Sport ansehen, Viren zu schreiben, sie in die Welt zu setzen, vielleicht auch sportlicher Ehrgeiz, da die Sicherheitslücken auszumachen. Aber Sie haben auch von anderen Kreisen gesprochen. Gibt es denn da wirklich eine, ich sag mal, kriminelle Aktivität, die da im Netz vorhanden ist, die in irgendeiner Weise dann auch wirtschaftliche Absichten hat, damit irgendein Ziel verfolgt, Herr Dr. Helmbrecht? Also es ist uns jetzt nicht in dem Sinne bekannt, wie Sie das vielleicht dramatisieren wollen. Ich will nichts dramatisieren. Es ist sicherlich so, dass wenn wir die Viren analysieren, es natürlich unterschiedliche Arten von Viren gibt, wie sie geschrieben werden. Und natürlich gibt es auch Viren, die in Anführungszeichen professioneller geschrieben sind als andere. Aber es ist jetzt nicht so, als ob es da, ich sag mal, diese Russenmafia gibt, von der Sie sprachen, die jetzt nur darauf aus ist, Viren zu schreiben. Aber wenn man sich die letzten Viren anschaut, was für eine Schadfunktion sie hatten, da gibt es ja immer wieder die sogenannte Denial-of-Service-Attacke. Das heißt also, die Viren sorgen dafür, dass bestimmte Computer Angriffe auf einen Server machen. Da ist dann zum Beispiel, Herr Seemeyer, Microsoft doch ganz oft als Angriffsziel ausdrücklich genannt. Also es wird da versucht, Ihrer Firma zu schaden. Ja, es wird in dem Fall versucht, unserer Firma zu schaden, aber es ist ja nicht das Problem, dass Microsoft der Schaden entsteht. Das Problem ist ja, dass generell durch Viren wirtschaftlicher Schaden entsteht. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig und es, das Thema, was machen eigentlich Viren, nämlich etwas Kriminelles eigentlich, etwas, was eigentlich strafbar ist, weil Schaden angerichtet wird, etwas mehr in die öffentliche Diskussion zu bringen. Das wird aus meiner Beobachtung heraus viel zu sehr unter dem sportlichen Aspekt, Sie hatten es ja selber angesprochen, gesehen. Es ist aber kein sportlicher Spaßeffekt, sondern es ist effektiv Schaden, der entsteht. Aber diese Angriffe, die zum Beispiel gezielt gegen Ihre Firma auch gefahren werden, wenn auch vielleicht die publizistische Komponente da überwiegt, dass man eben halt versucht, einen Image-Schaden bei Microsoft zu erzeugen, aber auch die tatsächlichen Schäden, die auf den Rechnern entstehen durch Ausfall, Überlastung des Internets, die müssen doch einen Hintergrund haben. Wo kommt der her? Was ist dieser Hintergrund? Ja, wo auch immer die Motivation ist, ja, ich kann das nicht sagen. Es sind Leute, die haben jedenfalls die kriminelle Energie, so würde ich das einfach sagen, und die lenken die in bestimmte Richtungen. Warum auch immer, wie auch immer motiviert, kann ich nichts dazu sagen. Ja, den Schaden, den müssten Sie aber doch zumindest auch in der Kasse merken, wenn zum Beispiel Viren unterwegs sind, die diese Denial-of-Service-Attacken starten, oder auch wenn wir mal an das Thema Spam herangehen, also dieser ganze unerwünschte E-Mail-Müll, der da in unseren Kästen dann landet, der sorgt ja bei Ihnen für Datenverkehr auf Ihren Leitungen und das kostet Ihnen doch Geld. Richtig, das kostet uns sogar relativ viel Geld. Wenn wir uns angucken, der gesamte E-Mail-Verkehr, nach unseren eigenen Recherchen sind inzwischen rund 70% des E-Mail-Verkehrs durch Spam mit oder ohne Viren behaftet. Das heißt also, nur 30% des gesamten Verkehrs sind noch tatsächlicher E-Mail-Verkehr. Und die Kosten für die Bandbreiten, das heißt, wir haben im Internet, legen wir ja auch Leitungen bereit, wir müssen ja in Bandbreite diese bereithalten, und natürlich sind wir zu guter Letzt Leidtragende, weil wir mehr Bandbreiten für diese Peaks an Spam-Versand, für die Peaks an Virenversand bereithalten müssen, und das richtet natürlich wirtschaftlichen Schaden an, der aber auch nicht explizit zu beziffern ist, weil auch, wir haben es vorhin schon angesprochen, immer Peaks entstehen, das heißt, es gibt Hochzeiten, wo sehr viel Spam oder sehr viel Viren verschickt werden, und es gibt immer geringere Zeiten. Aber ja, wir müssen deutlich mehr Bandbreite bevorraten, und Bandbreite kostet definitiv Geld. Und die Nerven der User, die kosten zwar kein Geld, aber die sind auch ganz schön strapaziert. Herr Taus, haben Sie den Eindruck, dass die Industrie von sich aus und vielleicht auch die Stellen, die staatlich dazu in der Lage wären, genügend tun, um die User da ein bisschen in Schutz zu nehmen? Also es ist ein schwieriges Kapitel. Es sind ja auch Erwägungen angestellt worden und auch unverändert auf dem Weg, zumindest der Diskussion gesetzlich hier noch Initiativen zu ergreifen. Ich möchte aber ganz klar sagen, man muss hier eindeutig vor Illusionen warnen. Das Internet ist ein globales Medium. Wir wissen, wo der Hauptteil an Spam herkommt. Das ist aus den USA. Das heißt, also hier hätten wir nicht die Möglichkeit, entsprechende Initiativen zu ergreifen. Erfreulicherweise muss man sagen, wird das Problem zunehmend in den USA selbst thematisiert. Es gibt Schadenersatzklagen gegen die entsprechenden Verursacher und 40, 50 Verursacher, die bekannt sind, die wiederum für fast 70-80% des weltweiten Spams verantwortlich sind, kommen, wie gesagt, von dort drüben, und die amerikanische Wirtschaft wehrt sich im Moment auch mit Schadenersatzklagen. Allerdings denke ich, müssen wir haben sicher auch schwarze Schafe in Deutschland, uns um die kümmern, und da wäre es sicherlich interessant, zu einer Regelung zu kommen. Aber nochmals, ich warne davor, anzunehmen, das klappt. Wir werden hier wie mit Viren auch durch den Selbstschutz des Nutzers mit Vorrichtungen am heimischen PC, dass eben ein Großteil der Mails, wie wir das im Bundestag machen, die als Spam erkannt werden, eben wirklich in den Papierkorb fliegen. Das muss der Einzelne auch machen können. Und er wird es machen. Aber trotzdem, trotz allem, manchmal ist auch das Risiko groß, dass dann doch was durchsickert und plötzlich in der Seitenablage als Spam liegt, was eigentlich eine wichtige Mitteilung war. Und der Mensch aus dem Wahlkreis beschwert sich, warum hast du denn immer noch nicht geantwortet? Also es ist eine ambivalente Geschichte, aber ich glaube, der Weg des Schadenersatzes, auch über internationale Vereinbarungen, wir haben die entsprechende Welthandelsorganisationen, Ähnliches, müssen müsste sich hierum kümmern, tut es auch, aber da sehe ich die Lösungswege, weil es ein globales Problem ist und kein national beherrschbares Problem. Was wir national tun können, in Europa tun können, das ist in der Diskussion. Es ist ein globales Problem, was natürlich aber dann letztendlich bei mir auf dem Computer hängen bleibt und bei den vielen Nutzern. Ich habe leider auch jeden Morgen das Vergnügen, erstmal 40, 50 Mal draufdrücken zu müssen. Auf der anderen Seite, ich weiß immer noch nicht, worüber ich mich mehr ärgere, über die Werbung, die mir unbestellt ins Haus geschickt wird, die ich also kistenweise nun auch an meiner Haustür finde. Ich sehe es immer relativ großzügig, weil ich mich freue, dass die Kiddies es verteilen, dann ein paar Cent und Euro mehr Taschengeld haben. Aber umgekehrt, es ist für mich ein größerer Aufwand, dieses Zeug zum Mülleimer zu tragen, als morgens 30 Mal Klick zu machen. Aber das soll nun, weiß Gott, keine irgendwie geartete Entschuldigung sein, aber trotzdem, man muss es auch in Relation sein. Also Spam finden wir auch im normalen Leben und nicht nur am heimischen PC. Lassen wir mal darüber reden, was denn der Einzelne tun kann. Wie kann man für sich selber, wenn man an seinem Arbeitsplatz-PC oder wenn man an seinem heimischen PC sitzt, wie kann man sich vernünftig schützen? Das BSI hat ja sowas wie einen Leitfaden herausgegeben zum Schutz des Computers, der IT-Grundschutz. Und davon gibt es auch eine Version für Otto und Ottilien Normalverbraucher. Was empfehlen Sie denn? Was soll man machen und was kann man lassen, weil es keinen Sinn hat? Also das Wichtigste ist sicherlich, dass man einen Virenscanner installiert. Da gibt es marktgängig bekannte Produkte. Die sind auch preiswert erwerbbar. Personal Firewall sind auch Produkte, die man installieren soll. Das sind also die wichtigsten Dinge. Es gibt, wenn man Microsoft zum Beispiel Internet Explorer nimmt, Einstellungen, die man dort im Internet Explorer vornehmen kann, wo man Stufen für gewisse Dinge einstellen kann. Also das sind die wichtigsten Dinge, die Produkte, die am Markt sind, auch wirklich einzusetzen. Sie haben es erwähnt, wir haben ein Portal, das nennt sich bsi-für-bürger.de oder auch über bsi.de erreichbar, wo wir dann Tipps geben, wo auch Erklärungen sind, auch angefangen, was ist ein Dialer, wie kann ich mich davor schützen, was ist ein Virus, wie kann ich mich davor schützen. Also wenn man diese Dinge macht, ist das wichtig. Das andere ist erwähnt worden, wenn Lücken bekannt sind, wird ja auf unseren Seiten auch veröffentlicht oder auf anderen Seiten auch, dass man dann schnellstmöglich diese sogenannten Patches, die Korrekturprogramme dort installiert, um sofort den Schutz zu haben. Also das Wichtigste, wie gesagt, zusammengefasst, die Standardprogramme Virenschutz, Firewall und dann die Patches. Wenn man das alles macht, was Sie gerade aufgezählt haben, wie viele Stunden Zeit muss man dafür dann in Anspruch nehmen? Also wie lange dauert das für einen Otto-Normalverbraucher, das alles zu machen? Das hört sich so unglaublich kompliziert an und einen Virenschutz aufzuspielen und die Patches zu beobachten, was da alles kommt. Ist das nicht vielleicht sogar schon eine Überforderung für den normalen Menschen? Das dauert nicht länger, als wir jetzt hier zusammensitzen oder ich geredet habe. Sie müssen halt in den Laden gehen, das Produkt kaufen, installieren. Das ist so CD rein, Klick, dann läuft das. Sicherlich beim ersten Mal scannt das Programm den ganzen PC durch, ob Viren drauf sind. Und dann haben Sie den normalen Betrieb und wenn Sie es entsprechend konfigurieren, können Sie auch online diese Updates bekommen. Das heißt also, dann sind Sie, wenn Sie einmal drin sind, im Prozess sicherlich gut versorgt. Also wenn es wirklich so ist, dass es so einfach ist und die Menschen eigentlich überhaupt gar nicht darüber nachdenken müssten, das zu tun, ich glaube, Herr Seemeyer, dann hätten Sie ein Problem weniger. Ich glaube, ein großes Thema ist doch für Sie auch, dass viele Menschen eben das nicht tun und deswegen die Viren sich so stark verbreiten können und die Würmer genügend Angriffsfläche haben, dass eben halt nicht die Patches aufgespielt werden. Ja, das ist in der Tat so. Und also ich kann von unserer Seite nur sagen, es ist wirklich ganz wichtig, in Windows diese sogenannte Funktion Auto-Update zu aktualisieren. Dann schaut das Programm selber nach, gibt es was Neues oder nicht und spielt es auf den Rechner. Es gibt da einen ganz interessanten Aspekt, den ich noch erwähnen möchte. Der Virus I Love You hat auf einem Loch aufgesetzt, das ungefähr, also der Virus I Love You ist ein Jahr nachdem aufgetreten, nachdem Microsoft dieses Patch, diese Lösung für dieses Problem schon veröffentlicht hatte. Blaster waren 33 Tage danach. Also was ich sagen will damit ist, 33 Tage nachdem die Lösung da war, also das, was das Loch verstopft hat sozusagen, ist das Problem erst aufgetreten. Hätten viele Menschen dieses schon eingespielt, wäre es bei weitem nicht so in diesem Umfang aufgetreten. Also das ist in der Tat sehr, sehr wichtig. Was ich auch oder was wir auch beobachtet haben, ist, dass eben die Zeit zwischen Bekanntsein und dann Auftreten von entsprechenden Viren immer kürzer wird. Warum haben die das nicht aufgespielt? Kostet das etwa Geld, wenn man zum Beispiel von ihnen da ein Reparaturprogramm haben will? Nein, das kostet kein Geld. Ich glaube, das ist ein Problem der sich Bewusstsein, dass das ein wichtiger, Punkt ist, den man eben beachten muss beim Einsatz von Computern, die im Internet hängen. Bewusstseinsmangel, machen Sie das auch aus, Herr Wegener, als Problem, dass die Leute einfach zu sorglos im Internet surfen? Ja, das ist in der Tat so. Das stellen wir auch immer wieder fest. Bei den großen Virenwellen, die wir in den vergangenen Monaten hatten, haben wir auch bewusst Aufklärungskampagnen bei freenet.de gefahren. Das heißt also, wir haben auf der Startseite von freenet, die immerhin mehrere Millionen Menschen jeden Tag wahrnehmen, aufgeklärt, dass es zurzeit große Attacke gibt. Wir haben auch in Absprache auf operativer Ebene mit Microsoft auf diese Service Packs, auf diese Patches von Microsoft verwiesen und haben gesagt, schützt euch jetzt davor, bevor es euch trifft. Dementsprechend ist es also tatsächlich so, es ist häufig ein Mangel an Bewusstsein. Ergänzend möchte ich aber sagen, dass die Industrie im Bereich der breitbandigen Anschlüsse, und wir wissen, die DSL-Anschlüsse nehmen zunehmend mehr Marktanteil an, die Industrie dort auch sehr positiv reagiert, denn die entsprechenden DSL-Router, die DSL-Modems, mit denen man heute ins Internet geht, haben zu allergrößten Teil heute schon entsprechende Firewall-Lösungen integriert, die mit Sicherheit in den nächsten Monaten und auch Jahren dazu beitragen werden, dass hier ein größerer Schutz vorhanden ist. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, und wir von freenet.de tun es, die Anwender darüber zu informieren und weiter aufzuklären, dass es eine echte Gefahr ist. Und dann lässt sich das Thema auch mittelfristig in den Griff kriegen. Dennoch ist es ja ein bisschen wie ein Hase- und Igel-Spiel. Dann hat man zuerst einen Virenscanner. Jetzt muss man sich daran gewöhnen, dass man auch eine Firewall braucht. Also immer Virenscanner und Firewall. Dann geht man in einen Laden, kauft sich einen sogenannten Access Point, damit man es schön bequem hat, den DSL-Anschluss überall nutzen kann, weil Drahtlos-Technologie. Und dann bekommt man gesagt, Ecibetsch, jetzt hast du ein ganz großes Sicherheitsproblem, weil nämlich über Funk alles offen ist und die Geräte so defaultmäßig, also per Werkseinstellung eingestellt sind, dass das offen ist, Herr Taus. Ist das wirklich so, dass die User da kein Problem haben, damit umzugehen? Oder ist es andersrum, dass die Leute erstmal was vorgesetzt bekommen und dann ein ganz langsamer Verdauungsprozess stattfindet, der dann am Ende sagt, du musst dich eigentlich selbst drum kümmern, dass du sicher bist? Also es ist wie üblich ein sowohl als auch. Ganz zweifellos, wenn wir den Einzelnen nie aus der Verantwortung entlassen können. Er wird sich darum kümmern müssen in seinem eigenen Interesse. Das ist völlig klar. Umgekehrt kann ich natürlich nun ordentlich sagen, also uns juckt das alles nicht. Nur mach mal einfach zu. Deswegen machen wir auch übrigens solche Angebote, wie jetzt das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik es vorgetragen hat. Es ist ja nun eine staatlich finanzierte Stelle. Also wie gesagt, der Staat sieht hier durchaus auch für sich die Notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Aber klar ist, und das ist eine Forderung, der wenn die Industrie richten, es gibt ja auch immer wieder Forderungen nach einem IT-Sicherheitsgesetz. Ich habe davor eigentlich immer ein bisschen zurückgeschreckt, weil ich auch mir nicht im Klaren bin, wie wir das auch technisch definieren, so dass es, wir müssen auch hier ja ständig ein Upgrade vornehmen, im Grunde genommen fast täglich eines solchen Gesetzeswerkes. Aber trotzdem, die Frage, die sich immer wieder stellt, ist über die Produkthaftung und Ähnliches. Ja, können wir hier tatsächlich auch noch die Industrie, die Softwarehersteller noch stärker an den Tisch bekommen, noch stärker im Zweifel im Interesse des Verbrauchers an die Kandare nehmen. Ich weiß, das ist ein schmaler Grat, den man hier begeht, aber nochmals, er soll den Verbraucher nicht vor eigener Verantwortung freisprechen, aber umgekehrt lehne ich es auch ab, jegliche Verantwortung auf den Verbraucher zu übertragen. Also beides wird funktionieren müssen. Aber bislang ist es doch so, dass der Verbraucher im Prinzip mit dem Schaden völlig alleine dasteht. Also gibt es irgendjemanden, der für die Computerschäden, die durch Viren, Würmer, Sicherheitslücken oder wie auch immer auf meinem Computer entstehen, dafür haftet? Das sind natürlich zwei Aspekte. Das eine ist, sie schließen ihre Haustür ab, sie schließen ihr Auto ab und damit sorgen sie zunächst selbst auch für Sicherheit. Gleiches muss für den PC auch gelten. Das andere ist eine Frage, wann ist es strafbar? Wenn jemand die Haustür aufbricht und jemand das Auto aufbricht, dann ist es strafbar, das ist angesprochen worden, das muss verfolgt werden. Da sind wir sicherlich in der Internetwelt am Anfang, die richtigen Mechanismen zu finden. Aber dieses Beispiel zeigt eigentlich, wo man sich bewegt. Und wenn jemand die Haustür auflässt und das Auto auflässt, sind das auch andere, gerade wenn jemand das Auto dann stiehlt. Also da muss ich Ihnen aber ein bisschen widersprechen. Bei einer Haustür, die offen steht und die nicht abgeschlossen ist, erstens habe ich das von klein auf gelernt, dass das so ist und dass man darauf aufpassen muss. Ich habe irgendwann mit 10 Jahren einen Schlüssel bekommen, den ich dann selbstverantwortlich da auch bedienen konnte. Bei einem Access Point für ein WLAN, für so ein Funknetz, da sehe ich doch gar nichts als normaler Nutzer. Also in die Setup-Menüs da reinzugehen, was erkenne ich denn da bitte schön? Das ist doch eine brandneue Technologie. Überfordert das nicht den normalen Menschen? Das sind wieder zwei Dinge. Das eine ist, das haben wir ja auch gesagt, wir fordern die Industrie auch auf, entsprechende Voreinstellungen zu nehmen. Das ist auch unser Appell an Microsoft, bei Auslieferung von Betriebssystemen gewisse sichere Zustände auch einzurichten. Die gleiche Forderung geht auch an die Lieferanten, ob das jetzt Decktelefone, Access Points oder sowas ist, immer sichere Grundeinstellungen als Default zu machen. Das andere ist, wie alt waren Sie, als Sie den Schlüssel gekriegt haben und wo war die PC-Technologie? Wir sind ja heute dabei, dass wir sagen, wir leisten ja auch heute unseren Beitrag dazu, zu sensibilisieren, dass man eben seinen PC mit Firewalls und mit Virenschutz in dem Sinne abschließt und eine Kontrolle hat. Und wir müssen das natürlich dann auch unseren Kindern beibringen, dass die das von Anfang an lernen. Und natürlich wird es die nächste Generation einfach haben und selbstverständlich dann ihren PC abschließen. Herr Seemeyer, es wurde gerade angesprochen, bei Microsoft-Betriebssystemen war es früher so, dass quasi alles freigeschaltet war, dass der User, der Benutzer den möglichst großen Komfort hat, dass alles auf Anhieb funktioniert. Von dieser Politik sind Sie ein bisschen zurückgetreten. Sie machen es jetzt andersrum. Würden Sie sagen, dass das alte Verhaltensmuster eben halt möglichst großen Komfort zu bieten ein Fehler war? Ja, wir haben gelernt. Ja, also die Gefahr der Viren ist ja noch nicht so alt. Es ist eine relativ neue Erfahrung, die man da machen musste. Und wir haben eine Zeit gebraucht, um zu lernen, aber das ist jetzt mit Sicherheit die Richtung in der Zukunft, also Systeme so auszuliefern, dass die Angriffsoberfläche möglichst gering ist oder zukünftige Systeme so zu bauen, dass eben schädliche Software nicht mehr so einfach in Schaden anrichten kann. Müsste man nicht eigentlich für den Bereich Computer und IT-Sicherheit ja sowas wie einen Verbraucherschutzanwalt installieren? Sie haben eben da von einer Funktion gesprochen, die mehr so in die Klagerichtung geht. Aber ich meine einfach einen Anwalt des normalen Computer-Users, der diese Sorgen aufnehmen kann, der vor allen Dingen für mehr Bewusstseinswandel und Bewusstseinswirkung dann auch sorgen kann. Ihr Amt hat ja eigentlich eine ganz andere Funktion, nämlich, dass Sie die Bundesregierung und die Bundesbehörden beraten, was sicher ist und wie man es machen kann. Können Sie diese Rolle des Verbraucheranwaltes dann noch mit übernehmen? Wollen Sie das überhaupt? Also unsere Aufgabe ist Prävention, das heißt in diesem Umfeld aufzuklären, zu unterstützen und zu schauen, dass man sowohl in die Industrie wie in die Behörden wie dem Bürger entsprechende Informationen liefert. Alles andere kann nicht unsere Aufgabe sein an der Stelle. Also Sie wollen das nicht machen, dass Sie da den Anwalt des Computernutzers übernehmen? Die Frage zwischen wollen und sollen ist immer eine Gratwanderung. Es ist sicherlich so, dass wir es implizit dadurch übernehmen, dass wir entsprechende Dinge tun, in dem Sinne, dass wir informieren. Aber Anwalt in dem Sinne, wie es vielleicht sogar juristisch gemeint ist, kann im Moment nicht unsere Aufgabe sein. Wer könnte das denn machen? Also das könnte eine ergänzende Rolle des Verbraucherschutzes sein, aber es ist immer eine Frage natürlich, wer bezahlt auch dieses nicht? Und wir leben ja in einer Zeit, wo die Leute gerne weniger Steuern bezahlen oder lieber mehr von der Steuer zurück hätten, als sie bezahlen. Also es ist ein Problem, aber ich denke in der Tat, dass mit diesen Serviceangeboten, wie sie jetzt gerade beschrieben worden sind, auch vom BSI, das BSI hat ja nun in den letzten Jahren hier seine Arbeit wirklich auch gewandelt. Ja, es war ja früher nun in der Tat sehr stark, sehr nach innen gerichtet, Behördenberatung und Ähnliches, dass hier insbesondere für die Wirtschaft Angebote gemacht worden sind. Und da muss ich sagen, das hielt ich in den vergangenen Jahren für mit eines der Hauptprobleme, wie wenig die Sensibilität gerade in Firmen ausgeprägt war, sich selbst zu schützen. Ich war vor 4-5 Jahren noch bei namhaften Maschinenbauunternehmen, die auf irgendwelchen CAD-Systemen ihr gesamtes Firmen-Know-how unverschlüsselt haben liegen lassen. Man hat sich eigentlich fast wundern müssen, dass sich mehr geschehen ist. Ich glaube, da hat sich schon einiges gewandelt, aber wie gesagt, auf den einzelnen Verbraucher bezogen. Er muss besser informiert werden, beraten werden beim Verkauf des Produkts. Er muss in der Lage sein, einen vernünftig eingestellten PC zu bekommen. Darauf hat er auch einen Anspruch. Und ich denke, die Verbraucherzentralen sollten auch bei ihren Tests, Sie haben das ja auch durchaus schon aufgegriffen, auch deutlich machen, wo ist denn nun eigentlich der Verbraucher möglicherweise im Fall einer Attacke der Betrogene? Und nochmals, ich kann es nur wiederholen, der Selbstschutz ist ein ganz wichtiger. Ich kam damals nicht auf die Idee, die E-Mail I love you aufzumachen. Vielleicht ganz einfach deshalb, weil ich solche Mails als Abgeordneter relativ selten bedauerlicherweise bekomme. Wir sind ja nicht die beliebtesten im Land. Aber es gab Kolleginnen von mir, die sehr schnell und bereitwillig, ich sage jetzt bewusst Kolleginnen, weil es eine solche auch war, die das dann gestanden hat, da mal geguckt haben, was ist drin, nicht? Und ich mache einen Teil der Mailpost, die ich bekomme, schlichtweg nicht auf, sondern und das ist auch das Risiko eines Einzelnen, wenn man mich anschreibt. Also dubiose Mails gehe ich von vornherein nicht ein. Da brauche ich keinen Verbraucheranwalt. Das ist meine eigentliche Entscheidung und meine eigene Entscheidung am frühen Morgen oder am späten Abend. Mhm. Herr Wegner, sehen Sie trotzdem Möglichkeiten, dass zum Beispiel die Online-Provider da einfach mehr Informationen ihren Kunden anbieten, mehr Handhabung, vielleicht auch wirklich Warnung dann im aktuellen Fall, weil Sie sind ja eigentlich am nächsten dran. Sie sind ja sozusagen direkt an der Strippe. Exakt, wir sind direkt an der Strippe und genau diese Aufgabe stellen wir uns auch. Bei uns Online-Anbietern spricht man im Prinzip von der Startseite. Was das Titelblatt einer Zeitung ist, ist bei uns die Startseite. Wir informieren auf der Startseite an prominenter Stelle über diese großen Wellen. Bei uns im E-Mail-Bereich beispielsweise sind Spam- und Virenschutz vorhanden. Das heißt, in dem Moment, wo wir ein Spam- oder Viren-E-Mail erkennen, und da setzen wir hochkomplexe Verfahren ein, technologisch sehr aufwendige Verfahren, die auch in der Entwicklung viel Geld gekostet haben. Und diese Verfahren markieren dann E-Mails und sortieren sie in andere E-Mail-Fächer. Wir stellen von vornherein, wenn wir also neue Mitglieder gewinnen, und das tun wir Gott sei Dank jeden Tag mit mehreren Tausend, sind diese Einstellungen auch voreingestellt. Also einen ähnlichen Weg, den Microsoft auch geht, sagen wir, pass mal auf, von vornherein ist dein E-Mail-Postfach mit einem Virenschutz und mit einem Spam-Schutz ausgestattet. Und all diese Maßnahmen tun wir heute schon als freenet.de und viel mehr können wir dann leider auch nicht mehr tun, als wirklich aufklären, aufklären, aufklären und der Verantwortung stellen wir uns im vollen Umfang. Beim Stichwort Aufklärung, Herr Seemeyer, da muss sich ja dann gerade Microsoft immer wieder gefallen lassen, dass sie da ein bisschen zurückhaltend sind, dass sie vielleicht Imageprobleme befürchten und deswegen mit Informationen über Sicherheitslücken zurückhalten würden. Da gibt es dann immer wieder Berichte, dass es 6 Monate dauert, bis sie überhaupt so ein Patch, von dem wir ja dann am Anfang gesprochen haben, also ein Korrekturprogramm, überhaupt erst zur Verfügung stellen. Sind Sie da ein bisschen schwerfällig? Auch aus den Imagegründen heraus? Ja, ich habe, also das Ganze, was uns hier leitet, ist, dass wir über Sicherheitslücken dann sprechen, wenn entsprechende Patches zur Verfügung stehen. Das ist ganz wichtig, ich hatte vorhin davon gesprochen, sobald wir über so etwas sprechen, fangen Hacker an, entsprechende Viren zu schreiben. Darum ist es für uns sehr wichtig zu sagen, wir sprechen über etwas, weil wir damit Informationen nach draußen geben, wenn die Lücken geschlossen werden können. Ich würde ganz gerne nochmal zu dem Thema Aufklärung sagen. Ich glaube, das ist ein Thema, das man gesamt als Industrie und Politik angehen müsste. Ich vernehme hier, Freenet tut etwas, das BSI klärt auf. Ich habe eine Initiative gesehen, die in Finnland gemacht wurde, wo die Politik, wo Internetanbieter, wo Technologielieferanten, Microsoft war mit dabei, einen großen Sicherheitstag gemacht haben, der mit großer Abdeckung in Rundfunk und Fernsehen und so weiter gelaufen ist, wo man den Leuten sozusagen das Thema ganz bewusst gemacht hat und einfache Handlungshinweise gegeben hat, wie man sicher sein kann, wo man nachhaltig Informationen bereitstellt und so weiter. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel für etwas, wie es funktionieren könnte, weil wenn alle zusammenhelfen, haben wir eben zusammen mehr Möglichkeiten, das Thema zu transportieren. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Wir machen mit dem Wirtschaftsministerium eine Mittelstandskampagne. Wir versuchen unsere CD, die Informationen, die sagte, über Zeitschriften wie Stiftung Warentest oder andere zu verteilen. Wir machen Kooperationen mit Fujitsu oder Bull, wo das mit den PCs oder mit der Hardware verteilt wird. Also wir können da, wenn da Finnland zitiert ist, auch in Deutschland eigentlich sagen, wir machen eine ganze Menge. Das nächste wird sein, mit dem Familienministerium haben wir darüber nachgedacht, ob man nicht an der Stelle auch in die Schulen dann natürlich über die Länder weitergehen kann. Also wenn man das in Deutschland zusammenfasst an den Initiativen, ist, glaube ich, eine ganze Menge auf dem Weg bei dem Thema Sensibilisierung. Also da wird einiges passieren, aber Herr Seemeyer, trotzdem will ich Sie nicht aus der Beantwortung der Frage entlassen. Natürlich ist es richtig, dass man ein Korrekturprogramm erst dann anbietet und auch darüber redet, wenn man es hat. klare Sache und man soll den Fehler nicht rausposaunen in die Welt, damit eben halt nicht gerade dieser Fehler ausgenutzt wird. Aber Kernpunkt der Kritik, die oft genannt wird, ist, dass eben halt Microsoft im Vergleich zu dieser offenen Softwarewelt, wo viele Entwickler da dran tüfteln und ganz schnell eine Lösung präsentiert, dass sie bis zu 6 Monaten brauchen, bis dann ein Loch gestopft ist. Also mir ist kein Fall bekannt, wo wir 6 Monate gebraucht waren, ein Loch zu stopfen. Also nochmal, unsere Politik ist es, aktiv nach Löchern zu suchen. Wir arbeiten da auch mit Researchern und Institutionen zusammen, die uns dabei helfen. Und dann das so schnell wie möglich zu schließen. Das ist unsere Politik. Auf der anderen Seite gibt es ja, ich bleibe noch ein bisschen bei Ihnen, weil Sie ja auch tatsächlich immer da im Kreuzfeuer der Kritik stehen. Andererseits wird Ihnen dann auch vorgeworfen, dass Sie zum Beispiel in Sachen Updates den Leuten oft dann Programme und Sachen rüberbringen, die Leute gar nicht angefordert haben. Und viele Leute gehen sogar hin und schalten zum Beispiel das automatische Update von Microsoft aus, weil sie mit den Sachen, die sie bringen, gar nicht, die wollen die gar nicht auf dem Computer. Ist das nicht ein bisschen schwierig, dass man das nicht trennt? Das eine brauchst du für Sicherheit und das andere könnten vielleicht nützliche oder auch unterhaltsame Sachen sein, die du aber nicht brauchst. Das automatische Update hat die Funktion, entsprechende Patches zu verteilen, die Löcher schließen und sonst eigentlich nichts. Weil zusätzliche Softwarefunktionen werden viel, viel größer. Viel zu viel Programmzeilen, die da übermittelt werden müssten. Und also das ist nicht das Thema dabei, sondern das Thema ist es, Patches für zum Schließen von Sicherheitslöchern zu verteilen. Mhm. Dennoch, ich weiß nicht, wie es andere wahrnehmen. Wenn man die Berichterstattung, wir sind ja nur diejenigen, die dann die Nachrichten überbringen, sich ansieht, dann hat man immer das Gefühl, dass die Nachrichten über Viren und Würmer nicht von der Firma Microsoft kommen, sondern von anderen. Also da Herr Seemeyer jetzt nicht Bill Gates ist, mit dem würde ich jetzt etwas unfreundlicher wahrscheinlich an der Stelle diskutieren als mit ihm. Dennoch, ich habe es vorher schon mal gesagt, ich denke schon, dass Microsoft ein Stück weit seine Geschäftspolitik hier ändern sollte. Ich glaube auch, dass Microsoft im Zweifel sagen muss, wir haben ein Problem und wir haben es noch nicht gelöst. Ich hielte dies für fairer auch dem Kunden gegenüber, als erst zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich zu sagen, wir hatten ein Problem und wir haben jetzt eine Lösung, die wir euch anbieten können. Und ich sage nochmals, es ist das Problem natürlich einer Software, die derart dominiert. Es ist wie im Wald, nicht? Wenn wir alle Bäume gleicher Art haben, dann ist der Insektenbefall auch in der Natur entsprechend größer. Dann haben wir Probleme mit Borkenkäfern und Ähnlichem und diesen Vergleich muss man sicherlich hier übertragen. Also wir sollten sicherlich, auch wenn es im einen oder anderen Fall wirtschaftlich natürlich nicht im Interesse von Microsoft ist, aber hier zu einem schöneren Mischwald kommen. Und wenn wir diesen Mischwald hätten, wäre natürlich auch das Risiko, übrigens auch für Microsoft, ein Stück weit geringer. Also es ist diese Komponente natürlich durchaus nicht von der Hand zu weisen. Und wir hatten ja selbst einmal vorgeschlagen, vom Bundestag her, öffnet mal euren Quellcode. Das sind Diskussionen, die geführt wurden. Es hat sich ein bisschen was getan, aber es ist bei weitem noch nicht so, wie wir es uns vorstellen. Und ich würde auch sagen, Microsoft würde hier im eigenen Interesse für sich selbst und das Firmenimage sehr, sehr viel machen können, wenn man hier zu einer veränderten Position käme. Wie gesagt, säße Bill Gates hier, würde ich ihn hier durchaus noch unfreundlicher ansprechen, als ich das mit Herrn Seemeyer tue, der so sympathisch an meiner linken Seite sitzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Also ich möchte gleich mal auf das Thema Quellcode eingehen. Wir haben ja den Quellcode angeboten, das ist ja nicht so, und zwar alles. Ja. Naja, also ihr hattet angeboten, uns ein paar Millionen Zeilen zu geben, aber wir sollten keine Fachleute engagieren. Übrigens habt ihr sogar also gesagt, wir dürfen darum, das BSI das nicht man, fragen. Das nicht. Muss man jetzt ganz kurz dem Hörer erklären. Es geht darum, dass die Bundesregierung verlangt hatte, in bestimmte Teile des Quellcodes einzusehen, um Integritätsprobleme zu lösen, die man hatte mit einigen Teilen von Microsoft-Problemen. Nur als Information dahinter. Das ist wohl geschehen. Es konnten Vertreter wohl ihres Amtes BSI da reinschauen und sehen. Aber das Problem ist ja dieser Vergleich mit der Biologie, eben halt der Monokultur, dass man sagt, Microsoft ist einfach so stark vertreten, das ist ungesund, dass es eine Monokultur gibt. Und es gibt eben halt die Forderung, bringt jetzt endlich mal eine Alternative nach vorne. Linux wird dann immer wieder gesagt, das ist sicher. Und auch die Bundesregierung sagt ja, dass in vielen Behörden Linux eingesetzt werden sollte, wenn auch vielleicht öfters aus dem Aspekt, dass es weniger kostet. Ist denn wirklich jetzt so die Situation angenommen, 50-50 Microsoft und Linux, wenn man diese Situation hätte, eine gesündere, in Anführungsstrichen, Herr Dr. Hembrecht? Also Mischkulturen sind grundsätzlich, das gilt auch für die Software, besser. Bei dem Thema Sicherheit ist es natürlich auch ein Prozess, insofern muss man dann immer sorgfältig unterscheiden, hat Herr Tauß ja auch vorhin gemacht. Wenn Sie sich natürlich überlegen, dass Sie ein Unternehmen haben, was jetzt nur Microsoft-Produkte einsetzt, dann sind Sie natürlich in der Situation, wenn dort ein Virus drin ist, dann haben Sie gleich die ganze Unternehmung erstmal lahmgelegt und fangen dann an, den Schaden zu beheben. Wir gehen im Moment im BSI den Weg, dass wir eine gemischte, auch Client-Umgebung, also das heißt die PCs am Arbeitsplatz einrichten, mit Linux und mit Microsoft-Produkten. Und wir werden dann im Laufe des Jahres auch eine Reihe von Erfahrungen haben, die wir dann der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wie man mit Linux und mit Microsoft dann umgehen kann und wie diese beiden Welten zusammen leben können. Und diese Erfahrung kann man dann sicherlich auch nutzen. Und dann muss sich jedes Unternehmen und jeder Privatmann selbst entscheiden und sagen, welchen Weg will ich gehen. Also ich würde dazu noch ganz gern sagen, und zwar auf das Beispiel Mischwald zurückkommen. Wenn ich mir dann vorstelle, der Buchenwald wären die Microsoft, die Fichten wären eine Open-Source-Umgebung, dann ist es im Buchenwald so, da gibt es einen Förster, der schaut, wo eventuelle Probleme sind, und der hat dann eine Mannschaft hinter sich, die diese Probleme löst und einen Prozess, wie er diese Probleme löst. Wenn ich jetzt in eine Open-Source-Gemeinde schaue, dann frage ich mich, wer spielt dort die Rolle des Försters, wie sehen dort die Prozesse aus, um die Probleme zu lösen? Und das wird sicherlich eine interessante Frage, die man beobachten muss in der Zukunft. Kann ein System, wo alles in einer Hand ist, wo auch die Verantwortung in einer Hand sind, kann das besser mit so Problemen, Viren und so weiter umgehen, als ein System, das nicht geregelt ist, wo es nicht in einer Hand sind, wo keine zentralen Prozesse sind, um Updates, Patches und so weiter zu verteilen. Das wird sicherlich sehr interessant sein. Ja, wir sind ja sehr prosaisch geworden mit meinem Beispiel vom schönen Wald. Ja, aber ich glaube, es ist Wald, ein, ja. Vielleicht ist es auch ein anschauliches Beispiel. Nur das Problem ist ja nicht der Förster, der im Zweifel natürlich auch bei der Anlage schauen kann, mache ich jetzt einen Mischwald oder mache ich keinen Mischwald? Das ist eine Entscheidung, die eine Firma treffen kann. Ich mache Open Source, ich mache Microsoft, ich mache Kombinationen, so wie es im Bundestag auch tun. Das ist klar. Aber umgekehrt, eines weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann der Sturm kommt und ich weiß nicht, woher der Sturm kommt, um jetzt in diesem Bild zu bleiben. Und ich weiß aber nur, wenn der Sturm kommt, ist eine Monokultur eben angreifbarer. Und aus diesem Grunde meine ich, und das ist jetzt wiederum nicht der Punkt, wenn was passiert, kann der Förster überhaupt nichts mehr machen. Nicht? Er kann auch nur staunend daneben stehen, im Zweifel die Schäden hinterher betrachten. Also deswegen brauchen wir einfach nochmal eine Situation, wo wir sagen, die Anlage muss von vornherein so sein, dass wir Probleme nach Möglichkeit vermeiden. Und wie gesagt, nochmals, und das kann in Anführungszeichen der Mischwald sein, aber es wird keinen Förster geben, selbstverständlich, der vorschreibt, wer welches Produkt zu Hause, im Arbeitsplatz oder wie auch immer einsetzt. Das ist die Verantwortung für Administratoren und es ist natürlich auch letztlich eine Frage des Verbrauchers, sich zu informieren, was es hier an Angeboten gibt. Gut, und es kann natürlich auch nicht das Problem von Microsoft sein, dass sie erfolgreich sind, dass sie ihr Betriebssystem so oft verkauft haben. Das ist ja ihr Ziel gewesen und das ist auch ihr gutes Recht gewesen. Das kann nicht ihr Fehler gewesen sein. Um auch im Bild zu bleiben, Herr Wegner, meinen Sie denn, dass der Förster in irgendeiner Form jetzt eingreifen muss, dass es von staatlicher Seite zum Beispiel jetzt eine Intervention geben muss, um das Problem zu lösen, sei es in Sachen Spam oder Viren, dass da was passieren muss, sodass man, dass Ihre Kunden eine klare Antwort bekommen können und auch klare Handlungsweisen haben? Es ist natürlich schwierig, dort jetzt die Frage einfach mit Ja oder Nein zu beantworten, ob der Staat was tun muss, ob der Staat dementsprechend nichts tun muss. Es ist eine Aufgabe von uns, gemeinschaftlich dieses Thema heranzugehen und ich fand das Fallbeispiel, ich glaube Finnland war das vorhin, solche Ansätze halten wir für deutlich richtiger, denn was soll der Staat tun? Wo soll dementsprechend angesetzt werden? Und dementsprechend sollte man mit Sicherheit mit gemeinschaftlichen Aktivitäten versuchen, dieses Thema in den Griff zu bekommen. Also mehr als beratender Eingriff, mehr als Bewusstsein wecken, sehen Sie auch nicht, dass der Staat tun müsste. Müssen wir in irgendeiner Form Gesetze haben, die auf die Sicherheitsbedrohungen aus dem Netz reagieren? Also wir sind am Überlegen, ein neues Datenschutzgesetz zu gestalten, das wir sehr stark als eine Seite der Medaille von IT-Sicherheit sehen. Darüber wird nachgedacht, auch über uns mehr Sicherheit durch Technik. Aber klar, es wird eine große Breite notwendig sein. Ich bin ja nun auch Bildungspolitiker und bildungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Wir müssen uns schon überlegen, wie wir das Thema Datenschutz und IT-Sicherheit und diese Dinge auch in die Schulen bekommen. Das ist noch nicht Teil des Unterrichts, auch nicht dort übrigens, wo die Jugendlichen und die Kinder mit PCs arbeiten. Also auch hier gibt es ja interessante Entwicklungen beim BSI, die auch nutzbar gemacht werden können für Unterricht und Ähnliches. Aber tatsächlich ist das ganze Thema Datenschutz, das ganze Thema IT-Sicherheit ist nicht so in der Gesellschaft verankert, wie es eigentlich sein müsste. Und hier können ganz zweifellos auch staatliche Stellen, Parlamente, wie auch immer, Beiträge für Aufklärung leisten. Das wollen wir auch tun im Rahmen unserer Möglichkeiten und sind da auch für Anregungen offen. Meine Herren, herzlichen Dank und guten Abend. Das war unsere Sendung zur Diskussion. Heute Risiko PC. Ist Sicherheit am Computer machbar? Es diskutierten Udo Helmbrecht, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Walter Seemeyer, Microsoft Deutschland GmbH, der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Taus und Ole Wegner, Freenet.de AG. Die Diskussionsleitung hatte Manfred Kläuber. Hier folgen die Nachrichten und um 20.10 Uhr die Studiozeit aus Religion und Gesellschaft mit dem ersten Wolfenbütteler Lessing-Streitgespräch zum Thema Chancen und Risiken der gentechnologischen Forschung.